13. Der Wortakzent. Hör zu und markiere den Wortakzent. Послушай и поставь ударение в словах. Der Kuli. Die Schere. Der Rucksack. Der Filzstift. Der Radiergummi. Der Computer. Das Mäppchen, die Brille. Der Spitzer, das Lineal.